Kurz bevor der Sommer endlich official ist, treibt Ampere die Vibes an oberen Rand vom Thermometer. Während die Welt zu Recht auf dem Kopf steht, nimmt dein liebster Stromstoß dich für eine knappe Stunde an der Hand und bringt wieder Ungehörtes, Vergessenes und Brandaktuelles aus allen Schlupflöchern der elektronischen Musik ans Tageslicht. Während wir letzte Woche mit dem Paco Palace durch den Kosmos gezogen sind, finden wir mit der 42. Episode von Ampere zu alter, nie weggewesener Stärke und liefern die passende Selection für den kleinen Kontrollverlust in der Küche, die Faust in der Luft und das genüssliche Lächeln hinter der Wegwerfmaske. In der kommenden Stunde trifft zurückgelehnte Zukunftsmusik auf zeitloses Banger-Material. Wir spielen alles, was sich zwischen sleazy Hip-Hop, Lo-Fi-Sachen und Bassmusik bewegt. Immer mit einem starken Fokus auf Musik aus der Schweiz. Wenn es dir mal schnell geht oder du den einen Song am liebsten auf Repeat würdest hören, findest du natürlich wie üblich alle Tracks von dieser Show in unserer wöchentlich aktualisierten Playlist auf Spotify und alle bisherigen Shows auf der Webseite vom Portal mit dem giftgrünen Logo. Wir wünschen eine gute Horizonterweiterung und viel Spass mit neuen Lieblingstunes. Das ist die 42. Folge von Ampere. Mit mir und Benny. Hier auf SRF Virus. Universal. Universal. We all got some things we gotta work through. Universal. Universal. We all got some things we gotta work through. Moving through the galaxy. The savage scene trying to juke catastrophe. Fantastic dream deep inside the jungle. Where the young go? To stack the bundles when they funds low. It ain't fun though. Keep reaching for the sun though. I want more love and understanding. That always is abandoned. Researching other planets. Earth is damaged, still standing. Not dead yet. Stretching my limits. Obsessed with stacking chips. Gossip the scandalous. Just more distractions in the quest for happiness. Since the bassinet, I've been giving classic shit. Feeling so trapped in society. It's a wild thing. They teaching hate to the youngest. The most curious among us. We must offer something else for the universe's health. What turned us cold-hearted? Not like when we started. Universal. Universal. We all got some things we gotta work through. Universal, universal. We all got some things we gotta work through. Universal, universal. We all got some things we gotta work through. Universal, universal. I keep putting in that work too. Forecast ominous, still we climbing up. On the brink, trying to think and not sink. Down into depression. Take my lessons, transformation into blessings. Progression unarrested, perseverance. Adherence to spirit. Clearance for takeoff. Together we make God. That's too much responsibility. Find me where celestial ceiling cease. Aerial, alto. From now on it's strictly California outdoor. Why do some people open their mouths for with non-constructive negativity? It's just a mystery. Ampere. Elektronisch. Immer handpflückt. Wir sind mit einem von meinen absoluten Lieblingsproduzenten von den letzten Monaten gestartet. Nicht erst seit gestern schlägt der K-Lone aus Bristol mit seinen Grime-Fusionen und Techno-Experimenten immer grössere Wellen. Besonders sein vor kurzem releaseder Album Cape Sierra hat Zweifler, Kritiker und so ziemlich jeder aus der UK-Bass-Bubble von seiner Genialität überzeugt. Wir steppen weiter zu einem Schweizer Vorzeige-Export, der in der Heimat gerne mal ein bisschen untergeht. Der Gaspar Nabi ist mittlerweile in London daheim, hat am Goldsmiths College studiert, wo bereits Alumnis wie der James Blake oder die Stadion Rock und Muse eingeschrieben gewesen sind und hat bereits dürfen Grösse wie The Young Gods remixen. Der junge Mann darf also durchaus stolz auf sein Portfolio sein. Auf La Fièvre setzt er die Stimme von der Claire Faravaggio perfekt in Szene. Die bitterzarte Dringlichkeit begleitet uns in helleren und weniger hellen Momenten vom Leben. Fürs Sofa, für den Park, fürs Einschlafen und zum Aufwachen. J'ai la fièvre, la fièvre de toi. Parfois mielleuse, Faut pas trop fumer le soir. Dis ce que tu veux, dis ce que tu veux de moi. Ton blanc des yeux, qu'on doit trop teaser ce soir. Même si l'amour tente entre eux, faut pas qu'on teste, non. Deux amis s'amusent uniquement quand on leur interdit. Même si l'amour vient entre nous, je veux pas qu'il reste. Quand j'allumerai la lumière, je voudrais que tu sois déjà parti. Compassion, c'est pas mon fort. Émotion d'un chat à fort. Roméo, mais sans le lore. Mon héros, sois pas malade. J'ai la fièvre de toi. Te vois. Ce que je veux de toi, c'est qu'on s'appartienne sans jamais trop se voir. Même si quelqu'un vient entre nous, pourquoi pas rester. Les amis s'énervent uniquement quand on leur a menti. Même si quelqu'un vient entre nous et qu'on finit laissé. Je veux pas qu'on se brûle, non jamais stopper de t'admirer. Compassion, c'est pas mon fort. Wie immer lenkt unser Einzugsgebiet nicht nur von Basel bis St. Gallen und allem dazwischen, sondern auch in die Romandie. Wie gerade beim Gaspar-Nabi kommt auch der nächste Track aus der Westschweiz. La Colère sorgt dort bereits seit 3 Jahren für ziemlich viel Lärm aus der Calvinstadt. Genf ladet also wieder mal per Zukunftsmusik ins Space Shuttle und wir steigen ohne zu zögern ein. Die junge Produzentin showcase diverse Sounds, die sich an Elektrobeats bedienen, aber auch in der Schuld von Daft Punk und anderen Grössen vom French Touch stehen. Miracle ist für uns ein kleines Highlight von ihrer neuen Mini-LP namens La Vague, wo im Gegensatz zum Rest von der Scheibe ohne ätherische Vocals auskommt. Darauf gibt es klassische Elektronik, die ordentlich Energie auf die Tanzfläche bringt, während verführerische Sins das Ganze vom Club in die Wolke heben. An der französischen Grenze, wieder mit einem brandneuen Release, wo Vorwärtsdenkender nicht sein könnte. Prism, die Debüt-LP von Sam Mario, ist vor kurzem auf Diffract rausgekommen und sorgt mit vertrippten Hip-Hop-Evolutionen fürs Aufschnellen vom Swag-Barometer. Die Scheibe float von Tune zu Tune und macht in ihrer 35-minütigen Laufzeit definitiv kurzen Prozess. Der Genfer Produzent schafft es mit seinen fein gegliederten Tunes auch nach dem sechsten Hörgang immer wieder neue Details zu offenbaren. Der Track Vagabonds rollt in wenigen Minuten durch verschiedenste Moods, mal introspektiv, mal jubelnd, immer aber verträumt und mit blinkenden Augen Richtung Horizont. Nächste Tune ist es amtlich. Aus einer Stippvisite ist offiziell ein Deep Dive geworden, denn auch mit dem nächsten Tune bleiben wir in der Diplomatenstadt. Wieder brandaktuell, wieder gefährlich noch am oberen Ende von der Feuerskala. Der Produzent Lazy Life wird nicht das erste Mal hier bei Amper gefeatured und es wird vermutlich auch nicht das letzte Mal gesehen sein. Seine neueste EP Grey ist, wie so vieles von ihm, über sein eigenes Imprint Le Ski Club rausgekommen und vor allem Jazzy House mit verrauchten MPC-Jams zum Soundtrack für einen lauen Sommer oben. Egal ob allein am See oder mit 299 anderen Menschen am super entspannten Daydance, das Ding passt wie angossen und zieht ohne Umweg in den Tagtraum. weiteren 1000 Sassen aus der Westschweiz übernimmt folgend Schallwellen. Der Flex Fab sammelt Awards wie andere Briefmarken und haut Tunes raus, dass es uns regelmässig die Fingernägel aufreißt. Egal was für eine Lebenssituation, der Dude scheint immer genau den richtigen Banger dafür zu haben. Auf AYE kollaboriert der Roman mit der kenianischen Rapperin Mutoni Drummer Queen. Das Resultat ist ein genreverbiegender Tune, der nicht nur hervorragend produziert ist, sondern auch slappt bis an die Bachabe. Give me love, you can show me better. Stuck in my pretend, oku nina enda. Me, I'm on, me, I'm mine, me, I'm so fine. Even offline, and I'm on time. Going like a ghost sign with no cosign. That's a dope sight, I'm a dope vibe. Killer with the flow, killer with the show. But don't know I'm Aliza everywhere I go. The feeling I'm feeling, me, I'm on one. Me, I'm on sun, more fun. In the long run, be a real one. Coming through to your hometown go down, down, down, low. Take the feeling, go down, down, low. Ceiling, go now, now, go. To Nazidi, sana. Now jet setter, nothing better. Show me the lie though, no lie though. Killa party hard, hini sumu. Toka Ibiza to Kisumu. Going hard, hini ngumu. Bounce to the beat, hini tamu kama kuku. Nakama high bank, I don't want it. No fronting, no dumb down. Not from me, I won't calm down. Coming to your hometown, your hometown. Go down low, go down, down, down low. Take the feeling, go down, down low. To the ceiling, go down now, go. Tunasiki, tunasiki zana. Wir sind definitiv warm gelaufen, jetzt wird es aber noch wärmer, denn Incoming ist ein süsses schweißtriebendes Workout vom Wahlberliner She's Drunk und seinem Spezi namens Noble. She's Drunk hat sich mit booty-zentrierten Tunes einen Namen in der Clubwelt geschaffen. Dancefloor-orientierte DJs schätzen den Output besonders für den tropischen Flair und die verspulte Perkussion. Kein Wunder haben Schweizer Vorzeigelabels wie Creaked Records oder Files Records das Ausnahmetalent in ihren Dunstkreis gezogen. Auf The Thunder erwartet uns ein Gewitter an polternden Drums und allerlei Sounds aus fernen Welten. Während wir Deckung vor dem annähernden Sturm suchen, gehen wir mal kurz auf Spotify und folgen der Ampere Play. List. Smoothie Eigenprobe. I'm for this song, social, and for. I did a song for social for and for. It goes like this. It goes like this. elektronisch und kompromisslos. It goes like this. Die Folge von Ampere könnte locker auch bei den Kollegen von Goulard 3 laufen, denn die Ratio an Tracks aus der Westschweiz ist wieder einmal extraordinär. Ist aber auch kein Wunder, wenn so viel gutes Stuff jenseits vom Röstigraben rauskommt. Simpig steht für Shaked Machine und Mr. Pigman, ein Bieler Produzentenduo, das sich notlos in die Bassmusiktradition von ihrer Wahlheimat einreiht und bereits seit 10 Jahren vorwärtsdenkende Elektronika fernab von Trends zusammenbraut. Ihre Palette langt von hyperintensivem Footwork bis zu glitzerstrahlenden Synth-Orgien. Der Track Dystopia ist auf dem Album Strangers erschienen und gehört eher zur zweiten Kategorie. Egal ob Höhlenlevel oder Endboss, Dystopia schupft uns tief in den Abgrund, nur um uns dann wieder an den Fersen aufzuziehen, Kopfschütteln, durchschnaufen, weiterzocken. Thank you. Sind wir gerade über den Tellerrand geschwebt. Der Michael Törtel aus Basel hat uns vorher mit dem Tune «Made of the Mist» einen wohlverdienten Glücksmoment beschert. Ruhig, verspielt und durch mit menschlicher Wärme getränkt, ist das definitiv Balsam für die Seele gewesen und der ideale Einstieg für einen Nichtmach-Samstag auf dem Balkon. Zugeben, bei Ampere gibt es eher selten Musik aus Georgien zu hören. Mit dem Chords, der mittlerweile in der Schweiz lebt, ändert sich das jetzt aber. Der junge Virtuos oszilliert zwischen zartfühligem Pop und elektronischen Sommernachtsmärchen. Auf «We've Been» misst er sich mit einem weiteren musikalischen Expat aus Basel, nämlich Frederick Robinson, der von links aussen Drum-Bass-Szene mit einer ordentlichen Portion Feingefühl aufgemischt hat. Ampere ist nicht immer nur Zuckerschlecken. Während wir die letzten 37 Minuten auf einer Kuschelwolke rumgetaumelt sind, heisst es mit den nächsten Tunes «Eyes Down» und «Hoodies Low». Der Dani liefert mit dem Track «Black Rain» den Sound für die Ellenbogen-Session. Sein gleichnamiger Album erscheint auf dem Nidwaldner-Label «Drum Army» und passt wie die Hand aufs Herz. Militante Drums und einen düsteren Vibe lassen den nächsten Keller Rave überkochen. Are we running rude boy? lion. Hail up the highest. Anyone can get it, my machine ain't biased. When big man a talk, please keep quiet. Start up a riot if the pussy all try it. Black outfit to match the balaclava. Right now, Fritz, I get a little darker. Big 357, teach man a lesson. Can't see me fierce, man a ninja. All rock up it. Wir bleiben im Warp Drive, halbieren aber die Geschwindigkeit. Gibt den Ampere-Hörerinnen wird Ivy Lab vermutlich bereits ein Begriff sein. Das Londoner Hype-Duo hat das Amalgam aus Hip-Hop und britischer Breakbeat-Science im Alleingang perfektioniert und gelten als Leitstern für unzählige Elektronika-Artists, die eine Fusion aus Starkstrom und Kopfnicken anstreben. Für den Remix vom Track Cake tippen sie ihre Busenfreunde Shades auf die Schulter. Die Mini-Supergroup, bestehend aus dem Alex Perez und dem E-Prom, legt noch einen oben drauf und schraubt den alles zu beherrschenden Banger der Sonderklasse. Mit dem Upcoming Tune ist definitiv klar, dass Ampere nicht nur Wohlfühlmodus und Lo-Fi-Glückseligkeit ist, sondern auch mal düster, treibend und manchmal verstörend sein kann. Der Yao Bobby gehört zur Speerspitze der togolesischen Hip-Hop-Szene, wo man als Rapper keine Berührungsängste mit gesellschaftskritischen Positionen hat. Zusammen mit dem ZHDK-Dozent Simon Grab beschäftigt sich der Aktivist mit der Ausbeutung vom afrikanischen Kontinent, wie man auf Diamonds hört, anhand vom Diamantenhandel. Dancehall, Industrial und Grime werden radikal verzerrt und wieder zusammengesetzt. Das Resultat ist aufwühlend, körperlich und mental zugleich. Wenn unsere Brüder und Schwestern dann Black Lives Matter, auch hier bei Ampere auf SRF Virus. Aïe Afrique, on a bon ou que les doigts. Que sinon, nous, je peux le mien si là. Titana, il sera Léon. Les violeurs dans les mines, mais. Les violeurs dans les mines, mais oh les ans. Pour Africain, t'en, je peux un koi. Titana, il gana, Kodo Abidjan. Que sinon, nous, quand on le mien si là. Mate como, mate como, mate como, guere guere guere guere. Oh mate como, mate como, mate como, guere guere guere guere. Oh mate como, mate como. Yeah. Ya, ya, ya. Chaka boom boom, vunyele go domina baswe benyele kevali ina no war nuon. Chaka boom boom, vunyele go domina nyabe café kole noua Afrika ye meso. Café kole noua nyabe miyate ya kudo serale ombe diamant nyabe miyate ya. Yo, migona ma we meglo, migona no vi ma we meglo. Yo, petrola de o nyabe miyate ya. Sika krosa lo kumbo dware o nyabe miyate ya. Yo, mile funa ole loele jo, mile funa no vi ovale loele jo. Yo. Jaka boom boom boom, yele go domina baswe benyele kevali ina no war nuon. Jaka boom boom boom, yele go domina nyabe café kole noua Afrika ye meso. Petrolare o nyabe miyate ya, sika krosa lo kumbo dware o nyabe miyate ya. Yo, mile funa ole loele jo, le loele jo. Mate como, mate como, mate como, güere, güere, güere, güere, oh, mate como, mate como, mate como, güere, güere, güere, güere. Pro setting, the author scribbled in a cold poetic. Gave a leg so the song's prosthetic. And truth bled out to be clear that he meant it. Bedouin, where did we go wrong? Getting swept from the peaceful tongue. Sweat seeps graft, but the key won't turn. Tearing the lows where the free four burn. Ever concrete, watching where the wrongs reach. Hours past monitoring MIDI building on screen. Until his eyes got droopy and the sample sounded tired as the sun rose smoothly. Etching reality in routine, banality in moonbeams. Stuck on the fence of esteem, trying to memorize every step of the scheme. Cause he was still too passive. Footprints marked every phrase in the bracket. Damn it, glued to mistakes mismanaged. Controller of the universe to kicked out of the planet. Sail western, hope after loss. Ashtray full, still surprised by a cough. Chin on his fist and elbow on the rocks as his wings grew drawn to the light like a moth. Cause they were flickering gently. Film hardly sober but the cinema empty. Till she stepped up with a similar entry and drove it to conclusion with the visual ending. Silent audience erupted. Critics applauded the substance. Looked like the author had finally sussed it. As hearts rained heavy and the thunder was gushing. Pure soul like a jazz composition. Grew a new backbone and sewed up his vision. The rhythm pumping like an old steam piston. To understand his program is human by definition. Yeah. Human by definition. Confused by severity. Human by definition. It's the prose that you broke. Yeah. Human by definition. Goals and go. Yeah. Human by definition. Pure soul like a jazz composition. Grew a new backbone and sewed up his vision. The rhythm pumping like an old steam piston. To understand his program is human by definition. Von einem Ohrwurm zum nächsten. Der Londoner Künstler Timothy Lacoste hat der Welt seit einigen Monaten den Kopf verdreht. Seine musikalischen Eskapaden und eigentlich die ganze Persona von diesem Menschen bedienen sich aus allen noch so kleinen Schubladen von der Popkultur und vermischen all das Ganze mit einem unverwechselbaren Humor. Mittlerweile hat auch das Big Boy Label Black Butter die Genialität verstanden. Auf der 2019er Single Fashion gibt es 80s Soul und Neonästhetik für einen lasziven Ritt in die Vergangenheit und wieder zurück. You know, I love to dress. I've always dressed really smart. Some people got it, some people didn't. Tucked in shirt, nice jeans, cords. Clothes is there, you might as well take advantage of it. It's just fun, bro. Looking like a million pounds, and I'm out here with my pals. Dressing with class since young. You know I just wanna have fun. Looking like a millie, looking like a millie, looking like a millie, looking like a millie. Feeling like a millie, feeling like a millie, feeling like a millie. I've always dressed like a little millionaire. I'm talking young days and you wasn't even there. Tucked in shirt, lovely cords. Lacoste on my skin but I ain't into sports. Feeling hella clean, getting respect. Security guard in the shop, never checked. Dressing like a rich guy, looking hella smart. Having good style is a big form of art. Looking like a million pounds, and I'm out here with my pals. Dressing with class since young, you know I just wanna have fun. Looking like a millie, looking like a millie, looking like a millie, looking like a millie, feeling like a millie. like a millie, feeling like a millie. Some people get frustrated when they see us using clothes as art. They don't get it, they then move on to hate it. But we must ignore them, cause we just love to express. We have creative minds, that's what makes us beautifully dressed. Looking like a million pounds, and I'm out here with my pals. Dressing with class since young, you know I just wanna have fun. Looking like a millie, looking like a millie, looking like a millie, looking like a millie. Feeling like a millie, feeling like a millie, feeling like a millie. Looking like a million pounds, and I'm out here with my pals. Dressing with class since young, you know I just wanna have fun. Extraordinär. Knappe 3 Minuten bleiben uns noch. Wir verabschieden uns also vom Vibe-Lord Jimmy Philakost und fahren zum Abschluss das Ganze mit bittersüßer Verträumtheit aus der Bundeshauptstadt ab. Der Berner Divine Supine kann sich in seiner Heimatstadt auf eine florierende Bassmusikszene stützen. Bushwick Blue kommt von seinem neuesten Release, der auf der fein gestimmten Klaviatur von der britischen Bassmusik spielt und uns dank smoother Spaciness in die Schwerelosigkeit mitnimmt. Cool sind bei der 42. Folge von Ampere dabei gewesen. Hoffentlich ist der ein oder andere neue Lieblingstrack drunter gewesen. Falls du gewisse Tunes aus dieser Show nachholen willst, findest du natürlich alles in unserer wöchentlich aktualisierten Playlist auf Spotify und die ganze Show auf deiner Podcast-App. Wir hören uns nächste Woche zur letzten Episode vor der Sommerpause. Erneut geht es richtig Wärme, damit die wohlverdienten Sonnenstrahlen noch genüsslicher ins Herz gehen. Bis dorthin geht es von uns aber zurück in den Keller, damit der Qualitätsstandard auch dort oben bleibt, wo er ist. Ich bin der Benny und wir hören uns in 7 Tagen wieder, hier bei Ampere auf SRF Virus.